Jahre alt, als ich an einem Sonntag auf der Straße stand. Mit 5 Mark in der Tasche wollte grad ins Kino gehen. Da hielt vor mir ein schwarzer Kapitän mit Weißwandreifen. Kurti saß am Steuer, sagte, komm, steig ein, wir wollen mal eine Runde drehen. Mensch, lass mich doch auch mal fahren. Aber Kurti meinte nur, wer hat den Schlitten denn geklaut, du etwa oder ich? Nun gut, vom Kino stiegen dann auch Erika und Ingrid ein. Die wollten diesen Film mit Rudolf Brack und Sonja Ziemann sehen, an und für sich. Es ist Sonntagnachmittag, passiert jetzt was oder na? Sonntagnachmittag. Selber singen und ich hab sogar ein Lied gedichtet, ganz alleine Wort für Wort. Und das ging auf der grünen Wiese, saß der Rudolf Brack und Sonja Ziemann, fummelt ihm am auf der grünen Wiese und so weiter und so fort. Gegen Abend kamen wir nach Hamburg, konnten die verdammte Reeperbahn nicht finden und wir stiegen bei den Landungsbrücken auf. Ich sah meine erste Möwe, hörte Schiffe tuten, froh in meinem altes Hemd und 10 Minuten später fuhren wir zurück nach Haus. Es ist Sonntagnachmittag, passiert jetzt was oder da? Sonntagnachmittage können öde sein, können so öde sein. Auf dem Rücksitz neben saß Ingrid und ich wollte mit ihr knutschen, aber Ingrid zierte sie. Kurz gesagt, ich stand nun mal auf Ingrid, aber Ingrid stand auf Kurti, Kurti stand auf Erika, aber Erika stand nicht auf mich. Kurti war stinksauer, als der Wagen stehen blieb mit leerem Tank und er versenkte ihn in einem tiefen Baggerloch. Späten nachts kam ich nach Hause und roch immer noch den Wind von Nordatlantik. Ganze 10 Minuten Hamburg, ja, aber schön war es doch. Es ist Sonntagnachmittag, passiert jetzt was oder na? Sonntagnachmittage können öde sein, können so öde sein. Es ist Sonntagnachmittag, passiert jetzt was oder na? Sonntagnachmittag.